Liebe Hörer und Hörerinnen, heute präsentieren wir euch eine Geschichte, die ihr so noch nie gehört habt. Viel Spaß beim Zuhören. Das bin ich. Hallo, ich bin Alexa, ich bin 13 Jahre alt und gehe auf die Gesamtschule in Buxtehude. Ich lebe mit meinem Vater in einer Wohnung, doch leider ist er nicht so oft da, weil er Polizist ist und oft einen Außeneinsatz hat. Aber eigentlich geht es hier nicht um mich, sondern um Alexander, den Austauschschüler. Aber hört einfach selber. Das Geschehen. Der erste Tag nach den Sommerferien. Hi Alexa, wie waren deine Sommerferien? Gut, danke Melanie. Und deine? Auch gut. Hast du schon gehört? Wir kriegen einen neuen Austauschschüler. Yeah! Echt cool. Wo kommt er her? Weißt du das? Ja klar. Er kommt aus Berlin. Oh mein Gott, wir brauchen doch noch einen Jungen für das Theaterstück. Hi, ich bin's Alexa aus der Zukunft. Und das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Aber hört einfach weiter zu. Eine Woche später. Die Theaterprobe. Ich freue mich so sehr auf die Probe. Hoffentlich klappt heute alles, denn heute ist die Generalprobe. Ach Melanie, das schaffen wir schon. Romeo und Julia ist jetzt wirklich nicht schwer. Übrigens, Alexander spielt die Hauptrolle, den Romeo. Das finde ich richtig gut, denn er ist echt nett. Aber auch er mag mich gerne. Oh mein Gott, er ist wirklich nett. Nein, ich habe es laut gesagt. Oh, da ist er ja schon. Viel Glück, ihr beiden. Viel Spaß. Bis dann. Ach du meine Güte, bin ich schon dran? Ich wünsche dir auch viel Spaß, vor allem bei deiner Sterbensszene. Hoffentlich klappt alles. Ha, ich bin's doch mal, Alexa aus der Zukunft. Doch das war das Letzte, was ich zu ihm gesagt habe. Denn an diesem Abend kam alles ganz anders als geplant. Als mir, die Julia spielte, und Alexander, der den Romeo spielte, die letzten Szenen anfingen, hörte ich nur noch von ihm: So sterbe ich mit einem Kuss. Ich sah noch, wie er das Gemisch aus Wasser und Lebensmittelfarbe trank. Also so hat er es auch immer bei den Proben gemacht. Doch dieses Mal war es nicht so, wie es bei den Proben immer war. Diesmal war es echt das Gift. Die Suche nach dem Täter. Eine Frau stürmte auf die Bühne, fühlte seinen Puls und meinte: Er ist tot. Sie sagte, dass sie Kommissarin Reichert wäre. Hallo, ich bin Kommissarin Reichert. Sie bittete alle Zeugen, sich bei ihr zu melden und befragte alle. Auf einmal kam sie wieder raus und sagte: Ich möchte gerne das Känguru, Mia und Alexa sprechen. Ich wusste mein Motiv gar nicht. Ich wusste nicht mal, was sie eigentlich von mir will. Komm, Alexa, das Känguru und Mia, bitte zu mir. Was? Und erzählt mir die Geschichte, wie ihr sie erlebt habt. Mia, kommst du bitte? Was habe ich für ein Motiv? Du bist in Johannes verliebt und wolltest Alexander nicht küssen. Aber das stimmt doch gar nicht. Unsere Lehrer haben gesagt, dass wir uns nur küssen sollen, wenn wir uns wirklich lieben. Vielleicht kann es ja auch das Känguru gewesen sein. Känguru, kommst du mal bitte? Was sollte ich denn bitte für ein Motiv haben? Sie sind schon lustig. Du hast die Rolle nicht bekommen. Naja, aber ich hatte die Rolle von dem Vater und der war richtig, richtig cool. Okay. Alexa, komm bitte rein. Was hab ich denn für ein Motiv? Ich war doch seine Freundin. Naja, vielleicht warst du ja eifersüchtig auf Mia und hast deswegen ihn getötet. Aber dann hätte ich doch Mia töten sollen, dass sie nicht mehr mit ihm spielen kann, sondern ich mit ihm. Jetzt musst du oder ihr herausfinden, wer es war. Mit den Hinweisen aus dem Verhör. War es Mia, Alexa oder das Känguru? Und jetzt blenden wir ein bisschen Musik zum Nachdenken ein. Thank you. und es war das Känguru. Es war neidisch auf Alexander, denn er wollte so dolle Romeo spielen. Denn, wie jeder weiß, Kängurus mögen es, im Mittelpunkt zu stehen. Und außerdem war er in Mia verliebt. Und natürlich kommt niemand von einem Mord ganz einfach davon. Er wurde in den Streichelzoo gebracht. Eine Vorstellung vom Känguru-Verband. Ich bin Martha. Ich habe Mia und Melanie gespielt. Hallo, ich bin Emily und ich habe die Erzählerin Alexander und das Känguru gesprochen. Und natürlich die Kommissarin. Hallo, ich bin Franzi und ich habe Alexa gesprochen.